here's a song. Beautiful, so bright and young. You got mojo, you got soul. Full of colors, pearls and poetry. Climbing over cemetery walls, watering the sea. Fire is fire, that is all. Don't go in the crazy. Gold from your guitar. Good old Lolita. You're a diva, you are strong. Baby, what the hell is wrong? What is wrong with vanity? Why not just embrace it? A pop star is a pop star. Don't go in the crazy car. Den Sunday Service Empfang in Hamburg beim freien Sender. Kommen dann auch zu einer Austauschsendung bei Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Dann ist Radio Korax dabei in Halle und Radio T in Chemnitz. Und ja, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in und um Hamburg? Und ja, eben gerade schon der erste Tipp. Olaf Arnolds, die kommt aus Island und spielt am Dienstag, den 14.10. im Übel und Gefährlich von ihr. Ein älterer Track gerade eben, der hieß Crazy Car, sie hat noch eine Platte im Gepäck. Davon habe ich noch nichts gehört, aber sicherlich live wird es davon einiges geben. Ebenfalls am Dienstag spielen die Alalas, schönsten 60s-Pop aus L.A. im Mojo Club. Die Band gab schon zu hören in der ersten Stunde. Und dann Who Made Who aus Dänemark. Im Grünspan sind sie zu Gast. Hier kommen sie mit Dreams. Thank you. Who haben ja den Schritt gewagt von der Elektroband zur Popband. Ob das wirklich funktioniert, wage ich noch zu bezweifeln. Who Made Who waren gerade zu hören mit Dreams. Die Band aus Dänemark spielt am Dienstag, den 14.10. im Grünspan. Weiterer Tipp, im Golem, wer auf Jazz steht, kann dort hingehen und sich sein Nest angucken. Leider nichts für euch zum Hören, aber für Jazz-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann geht's weiter am Mittwoch. Agnes Obel spielt auf Kampnagel, die Dame und ihr Klavier. Auch ganz, ganz toll, live auf jeden Fall. Hier kommt sie mit Dorian. Hit 'em. Dorian, ein Track von Agnes Obel. Live spielt sie am Mittwoch, den 15.10. auf Kampnagel. Am gleichen Tag ist Moonface zu Gast im Nochtspeicher. Moonface ist Spencer Crook aus Montreal, Kalifornien. Der war bis Mitte der Nullerjahre einer der beiden Songwriter und Mitstreiter von Wolf Parade, gründete später das Sunset Rubdown, die Band, und ist seit einigen Jahren als Moonface unterwegs. Macht das seit dem letzten Album nur mit Klavier und Stimme, hat gerade ein EP veröffentlicht, die heißt City Wrecker. Davon hier Moonface mit The Fog. He dreams that Neptune is a prophet and Jupiter a healer, and so wakes up thinking they are more than stars. And he cannot tell the difference between a heartbeat and a wave. He has a bad, bad sense of time. And she's a queen, she gives beyond her means, too pure to see through his raggedy disguise. She cannot tell the difference between a photograph of lovers on a beach and a man in rags and feathers in the trees. She says, don't tie the blindfold quite so tight this time. He says, don't love me to death, and I won't love you to death. She says, I won't love you to death if you don't love me to death. He says, I won't tie the blindfold quite so tight this time. And then he takes her by the elbow back down towards the sea, where they become two very old and senile sailors, going in and going out and going in. Moonface mit The Fog. Die EP hier, City Wrecker, schon ein bisschen anstrengend manchmal. Aber ihr könnt das Ganze live sehen, wenn ihr möchtet. Moonface spielt am Mittwoch, den 15. Oktober im Nordspeicher. Wie gesagt, das ist Spencer Crook aus Montreal. Aus Montreal kommen ebenfalls The Bar Brothers. Die spielen am Donnerstag, den 16.10. in der Prinzenbar und sind hier zu hören mit Love Ain't Enough. Said that it's true love enough. I got a diamond in my hip and a universal bluff. Gotta find a better glue to hold this picture of the sun. Gotta find a way to you before all this is done. Once you strip the paint, Ain't Enough, The Bar Brothers hörten wir gerade. Die spielen live und zwar am Donnerstag, den 16.10. in der Prinzenbar. Am gleichen Tag sind Sorry Gilberto, das sind Anne von Keller und Jakob Dobas in der Hasenschaukel. Die touren seit 2007 durch die Cafés und Clubs unseres Landes und hier kommt ihr Track Blockbuster. Shorts, brush my teeth and charge my phone, thinking tricky personal thoughts. Close the shutters, shut the light. then I was off. Good night. And then the night I had a dream that seemed to be more than real. Shot professional pictures with a vintage appeal. Big production, brilliant cast. Couldn't read the credits, they went too fast. Can't you see this was made for the masses? Like Transformers, a two of a kind. Who the fuck created a blockbuster, blockbuster in my underexposed mind? Washed my face in the sink. Then I looked into the mirror, cause it always was my low budget shrink. Still the same, still the same. Said the monkey in the frame. I hardly know how to handle a camera. I press a button and say do. But inside of me it's all special effects. Deep inside it's all CinemaScope. Press a button and say go. But inside of me it's all special effects. Deep inside it's all CinemaScope. Tja, das war also Sorry Gilberto mit ihrem Track Blockbuster. Die spielen in Hamburg in der Hasenschaukel und zwar am Donnerstag, den 16. Oktober. Und dann am Freitag, den 17. sind Beer in Heaven aus Brooklyn zu Gast im Aalhaus. Die Band gab es schon in der ersten Stunde zu hören. Und dann spielen The Telescopes im Indra. Ich hoffe, das ist die richtige Band, nicht, dass irgendwie eine neue Band sich Telescopes nennt und es dort zu Verwechslungen kommt. Das würde mich ja schon irgendwie wundern, aber das passiert ja manchmal. Telescopes sind eine Band aus England, gegründet von einem gewissen Stephen Lorry. Und zwar Ende der 80er Jahre, haben dann in den 90ern dieses Shoegazer-Ding eigentlich ziemlich mitbegründet und groß gemacht mit Bands wie Slowdive, ne, dass Telescopes schon eigentlich ein Tick eher dran waren. Die Band hat gar nicht so viele Platten veröffentlicht und das letzte Album erschien 2008, also schon ein paar Jahre her. Wie gesagt, die besten Zeiten hatten sie 92 in ihrem selbstbetitelten Album Telescopes. Davon hören wir hier den Track Flying, ganz alter Song. Yeah. Flying, das waren die Telescopes, der Song, inzwischen auch schon 22 Jahre alt, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich fand die damals ganz, ganz großartig, die hatten tolle EPs damals vor allen Dingen veröffentlicht, mit Ever So, Celeste, eben gehört Flying oder auch To Kill a Slow Girl Walking, The Perfect Needle, alles große Tracks, große Singles, die die Telescopes veröffentlicht haben. Auf Albumlänge haben sie es dann nie so richtig hingekriegt und den großen Durchbruch geschafft. Mich wundert es, dass sie wieder auf Tour sind. Ihr könnt sie live erleben. Indra, die Telescopes spielen da am Freitag, den 17. Oktober. Dann nochmals alte Helden am Samstag spielen Sabado im Rockcafé. Could I hold on? Should I hold on to you? Ask, I'll tell the truth. There's nothing I should. If I move too slow, if you're bored, I need to know. I'm weak to hide inside, to force what I don't feel. If all we have is a question, there's no hope to find a future. Something in me cries for you. It feels too real this time. I think I love you, though I don't know what that means. A girl of my dreams, or a friend that one day leaves. Could I trust this when I've lied to myself before? Would I do it all again to taste what I've imagined we could be? Look what I've become. This pressure that we feel in a world of possibility. This may not prove, but could we give enough? Backed against a wall, too close to breathe, but too far to fall. And all I ever wanted was to feel you. Sad to feel this resistance. What once before had felt so free, let tomorrow be. I can't be so impatient, pushing every answer when there isn't any question. Let me feel good now, and though this may have to end, I hope I'm always with you. Honestly, your friend, I think I love you. Think, in Klammern, Let Tomorrow Be. Das war ein Sabado vom Album Bubble and Scrape. Um Sabado ist es in den letzten Jahren ziemlich still geworden. Grund dafür sicherlich die Wiedervereinigung von Dinosaur Jr., bei der ja Lou Barlow mit Touren und mit Studiobesuchen beschäftigt ist. Lou Barlow, einer der drei Herren von Sabado. Und ja, sicherlich auch ein Grund, warum nicht mehr so aktiv ist, ist, dass sich der Sound von Sabado über die Jahre abgenutzt hat. Mitte, Anfang der 90er veröffentlichten sie mit Bubble and Scrape oder auch Bake Sale die besten Indie-Rock- und Lo-Fi-Alben einer ganzen Ära und prägten ein ganzes Genre damit. Bands wie Pavement oder auch gerade bei Voices wären ohne den Sound von Sabado und deren Vorarbeiten eigentlich wahrscheinlich gar nicht so denkbar und erfolgreich gewesen. Und jetzt spielen Sabado live, haben letztes Jahr eine neue Platte veröffentlicht, Defend Yourself, das 8. Studioalbum, eine gute Platte, aber ohne richtige Höhepunkte drauf. Und wie gesagt, Sabado spielen live am Samstag im Rockcafé. Wer den Laden nicht kennt, ich bin da zufällig letztens vorbeigestolpert, das ist die ehemalige Tanzhalle. Also, Konzerttipp der Woche. Hier kommt Sabado mit einem neueren Track, der heißt Final Days. If he'd left home much longer. Sabato hörten wir mit ihrem Final Days, der Track vom letzten Album. Defend Yourself heißt das, vor ziemlich genau einem Jahr rausgekommen. Und live spielen Sabato in Hamburg im Rockcafé, Samstag den 18.10. Live sind Sabato immer einen Besuch wert, sei es, weil sie sehr kommunikativ sind mit dem Publikum, bei fast jedem Song die Instrumente wechseln, was manchmal sehr nett sein kann, weil keiner genau weiß eigentlich, wo er jetzt hin muss manchmal. Und einfach nur, weil sie viele gute alte Songs im Gepäck haben. Also das Ganze auch Konzerttipp der Woche, Sabato am Samstag im Rockcafé. Am Sonntag habe ich dann nichts Wirkliches für euch, aber Montag spielt Lasse Mathiesen in der Astra-Stube. Hier kommt der Herr mit seinem Traveling-Song. A darkness to it. Something here resonates in me. Did I aim for the right coordinates? A night like this, everything fades. When fall comes soon. Jacket from the shop in Marais. I'll wear it till it gets too cold, with a scarf grandma made. Before that late, late summer day, a darkness to it. Something here resonates in me. Did I aim for the right coordinates? On a night like this, everything fades. This place has a darkness to it. Something here resonates in me. Did I aim for the right coordinates? On a night like this, everything fades. Musik aus dem hohen Norden, Lasse Mathiesen, der irgendwo, ich glaube, aus Norwegen kommt, muss aber nicht unbedingt stimmen, auf jeden Fall aber aus Skandinavien. Lasse Mathiesen spielt am Montag, den 20. Oktober in der Astra-Stube. Im Mojo Club am Montag zu Gast ist FKA Twigs, das Pop-Wunderkind aus England und für mich auch so ein bisschen der Hype des Jahres. Ungerechterweise, weil ich die Platte, die sie veröffentlicht hat, LP1, überhaupt nicht verstanden habe, muss ich ehrlich zugeben. Trotzdem für euch hier ein Lied daraus, Pendulum. Twigs kann in hohen Tönen trällern und fette Beats dazu abrollen lassen. FKA Twigs spielt live am Montag, den 20. Oktober im Mojo Club. Das waren die Konzerttipps hier vom Sunday Service. Vielleicht kennt ihr meinen Kumpel Harald, der auch hier ab und an mal Sendung macht beim FSK. Das ist ein alter, ja eigentlich Skatepunker, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und der ist großer Fan von einem Track von Steve Caballero. Auch der ist von der Bones Brigade Skater-Truppe irgendwie. Und da gibt es so einen Track, I'm a Stranger. Ich würde mal fast sagen, Lieblingslied von eben diesem Kumpel. Das gab es aber weder auf Vinyl noch fand es mit in der Stadt. Also da habe ich selbst gesagt, ich mache mal kurz einen Bootleg davon. 200 Stück gepresst, Singles einseitig auf 7-Inch. Und hier kommt das Stück. We'll be right back. Stranger, das war Steve Caballero, der Track irgendwo aus den 80ern und jetzt gerade wieder veröffentlicht worden als Bootleg, natürlich total illegal sowas, aber bei 200 Kopien, glaube ich, wird sich Steve Caballero über diese Ehre, die ihm hier widerfahren ist, sicherlich freuen, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen wird, dass sowas hier in Hamburg abgeht. Aus Köln kommt Niobe alias Yvonne Cornelius, die hat vor kurzem mit Child of Paradise eine neue Platte veröffentlicht. David Byrne ist großer Fan von ihr. Bei diesem Track hier klingt es ein bisschen wie Grace Jones, Child of Paradise, der Titeltrack vom neuesten Niobe-Album. Of paradise. Now read the world.